Das, ich bin, das, die Früchte der Boden, diejenigen, die in der eine Weide lebten, die eine Weide seine Mutter und Frau. Das, ich bin, das, die verwunderte Gesichter, Leiden und Reflexionen, diejenigen, der lachtet und weint instinktiv von Freude und Schmerz, die spielen. Meine Freude, mein Traum, mein Denken, die Schule, mein Spiele, mein Freunde, mein Denken, mein Geist, meine Schaffen, mein Spiele. Es wurde Jahre vergangen und die Untergliederung im Boot. Es wurde Jahre vergangen und Hormone reichen die Cuspide, mit Vulkanen. Und sprudelnde Bache und Setmach seiner Unsinn. No Jahr mehr und die Kuppel erscheinen mit Freude und Denken, mit Gedanken an Vernachlässigung, Dungen, Reifen. Eine Metamorphose von 20 Jahren weiter. Eine Metamorphose eines Lebens. Eine Metamorphose des Tages zu Tag. Das, die Früchte der Würde, diejenigen, die in die Eingeweide lebten, die eine Weide, seine Mutter und Frau, das ich bin, das die verwunderte Lichter, Blenden und Reflexionen, diejenigen, der Laktat, und weint instinktiv vor Freude und Schmerz. Die spielen meine Freude, meine Traum, meine Denken, meine Schule, meine Spiele, meine Freude, mein Denken, mein Geist, mein Schaffen, mein Spiele. Das ich bin. Der Kavalier.